ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirk. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Hier geht es wieder um Klassiker aus den Archiven, um Kriminalhörspiel-Kuriositäten aus dem Mono-Zeitalter. 9 ARD-Rundfunkstationen präsentieren Kein Mucks. Und zu welchem Sender geht es diesmal? Wir schalten um zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt. Zum HR natürlich, denn... Meine Damen und Herren, den Wünschen vieler Hörer entsprechend beginnen wir heute mit einer weiteren Sendefolge der wohl besten Kurzkrimi-Radioserie, die es gibt. Und die erkennen wir an dieser vertrauten Sirene. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Genau, Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerteis. Wer ein guter Kriminalist sein will, der sitzt sozusagen sein Leben lang auf der Schulbank. Und niemals weiß er, ob er das, was er heute gelernt und beobachtet hat, nicht morgen schon dringend brauchen kann. Das ist Kriminalrat Obermoos vom 3. Polizeirevier. In seiner Rolle hören wir gleich wieder Heinz Schimmelpfennig. Der Kriminalrat ist ein erfahrener Polizist und er wird uns nicht nur eine spannende Geschichte erzählen, sondern uns auch auffordern, den Kriminalfall zu lösen. Wenn Sie wollen, so legen Sie sich Papier und Bleistift hin und notieren Sie sich sogleich, wenn Ihnen etwas auffallen sollte. Ja, und das war ein guter Rat, denn als diese Serie 1959 im Hessischen Rundfunk startete, musste man live dabei sein und genau hinhören, denn es gab noch keine Aufzeichnungsmöglichkeit daheim am Empfänger. 132 Folgen dieser vollkommen fiktiven Hörspielserie hat es gegeben. Ich möchte Ihnen nun 2 von 1960 vorstellen. Jede bringt einen in sich abgeschlossenen Kriminalfall. Machen Sie mit. Ich bin gespannt, ob Sie auch dahinter kommen werden, wer es war. Denn ich werde Ihnen jetzt den Fall erzählen, aber die Lösung erst nach einer kleinen Pause. Sie sollen nämlich einmal selbst Detektiv spielen und versuchen, die Lösung zu finden. Und schaffen Sie es, ohne den Podcast in der Denkpause anzuhalten? Dann sind Sie sehr, sehr schlau. Der erste Fall kommt jetzt. Im Jahr 1960 gibt es natürlich noch keine digitale Kommunikation. Das Telefon ist analog und die Lokalzeitungen haben noch Anzeigenabteilungen, die man besuchen muss, um etwas schriftlich anzufragen oder zu beantworten. Offerten nannte man das. Obermoos und sein Assistent Schultes geraten in eine mysteriöse Geschichte. Sie erfahren alles, was die beiden auch erfahren. Kriminalrat Obermoos erzählt, Folge 44 von Walter Gerteis. Die Regie hat Heinz-Otto Müller. Kriegen Sie raus, was geschah? Aber bitte raten Sie nicht und haben Sie auch nicht nur einen Verdacht. Wir Kriminalisten brauchen Beweise. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Spurlos verschwunden. Meine lieben Hörer, wenn ich einmal den Dienst quittiert haben werde und die einzigen Verbrecher, denen ich dann noch nachstellen werde, die Blattläuse an den Rosen in meinem Garten sind, dann hoffe ich, das eine oder andere Buch zu schreiben. In einem dieser Bücher möchte ich die berühmtesten Fälle der Kriminalgeschichte erzählen, in denen ein Mensch spurlos verschwand. Ich muss gestehen, dass mich alten Praktiker heute noch bei jeder Meldung, in der es heißt, dass ein Mensch vermisst wird und man bisher vergeblich nach ihm gesucht hat, eine innere Unruhe überfällt, das Gefühl von etwas Unsichtbarem und Unheimlichem. Natürlich, jede Statistik zeigt, dass in mehr als 95% aller dieser Fälle die vermisste Person gewöhnlich bald irgendwo wieder auftaucht, heil und vergnügt, wenn auch meistens mit etwas schlechtem Gewissen. Ob das nun ein kleiner Junge ist, der sich heimlich zu Fuß mit einer Mark 50 in der Hosentasche zu seiner lieben Oma nach Hamburg auf den Weg gemacht hat, oder ein Großpapa, den ein später Johannistrieb auf einen kleinen Nebenpfad lockte. Ende gut, alles gut, die Polizei zieht sich diskret zurück, der Vorhang fällt. Aber, meine lieben Hörer, die wenigen Fälle, die dann noch übrig bleiben, sind dafür umso beunruhigender. Auch Sie können sich im Verlauf der Zeit noch als relativ harmlos aufklären. Es gibt zum Beispiel Leute, die ihr altes Leben plötzlich über Bord werfen und in ein neues fliehen. Und es gibt immer wieder einmal einen Menschen, der tatsächlich sein Gedächtnis verliert. Aber zu diesem Rest, der bleibt, gehören auch jene Fälle, bei denen wir mit Schlimmerem rechnen müssen. Mit einem tödlichen Unfall, mit einem Selbstmord oder gar mit einem Mord. Jedenfalls mit einem tragischen Geschick, von dem die Welt nichts erfuhr und vielleicht niemals etwas erfährt. Spurlos verschwunden. Für den erfahrenen Kriminalisten kommt so manches Mal der Augenblick, wo der Gedanke in ihm übermächtig wird und ihn mit tiefer Unruhe erfüllt, dass er es doch mit einem Verbrechen zu tun haben könnte. Ich will Ihnen heute die Geschichte eines Mannes erzählen, der nicht wiederkam. Von einem bestimmten Moment an wusste ich, dass er nicht mehr am Leben war. Und meine heutige Frage an Sie heißt, warum wir das befürchten mussten. Die Vermisstenanzeige erstattete seine Frau. Nennen wir sie Frau Mertens. Ich bin wirklich beunruhigt, Herr Kriminalrat. Er ist bis jetzt nicht wiedergekommen. Er hat auch nicht angerufen. Das hätte er auf jeden Fall getan. Er weiß doch, dass ich mich ängstige. Ein Unfall vielleicht, Frau Mertens. Man muss immer damit rechnen. Ich habe natürlich auch sofort daran gedacht und mich erkundigt. Aber man sagte mir, dass seit gestern nur 2 Unfälle passiert seien und in beiden Fällen sind es ältere Frauen. Schultes. Ja, Herr Kriminalrat. Rufen Sie vorsorglich doch noch einmal an. Vielleicht ist inzwischen etwas bekannt geworden. Jawohl. Danke. Nun, beruhigen Sie sich bitte, Frau Mertens. Schauen Sie, wir wissen doch, aus wie vielen Gründen ein Mensch mal 24 Stunden nicht nach Hause kommen kann und dann stellt sich gewöhnlich alles als harmlos heraus. Ich bin überzeugt, dass es auch bei Ihrem Mann so sein wird. Glauben Sie? Ja, ja. Was hat Ihr Mann für einen Beruf? Mein Mann hatte in der letzten Zeit eigentlich keine geregelte Tätigkeit. Er wollte sich gerade jetzt eine neue Existenz aufbauen. Damit hängt ja auch sein Verschwinden zusammen. Wieso? Ach, wissen Sie... Aber Sie müssen es bestimmt für sich behalten. Natürlich. Wir haben nämlich vor einiger Zeit einen größeren Gewinn im Lotto gemacht. Einen recht großen Betrag. So. Ja, damit begann eigentlich unser Unglück. Dabei haben wir es so streng geheim gehalten. Wir haben es keinem Menschen erzählt. Wirklich streng geheim? Ich bin überzeugt, Herr Kriminalrat, dass niemand davon erfahren hat. Ich habe es keiner Menschenseele anvertraut. Und mein Mann hat triftige Gründe gehabt, es geheim zu halten. Ja, Schultes? Kein Unfall gemeldet, Herr Kriminalrat. Danke. Bleiben Sie doch hier, Schultes. Jawohl. Wieso hat Ihr Mann triftige Gründe, Frau Mertens, von seinem Lottogewinn nichts zu erzählen? Ach, wissen Sie, er hat so unangenehme Verwandte, die ihn ständig mit Geldwünschen verfolgen. Wer ist das vor allem? Ein Schwager aus erster Ehe. Er hat ein kleines Zigarrengeschäft in der Albrechtstraße. Aber es geht nicht. Er belästigt immer wieder meinen Mann. Wie heißt er? Petermann. Ulrich Petermann. Sie sagten, aus der ersten Ehe. Lebt die Frau noch? Nein. Und sind Kinder da aus der ersten Ehe? Nein. Haben Sie Kinder? Nein, keine. Aber erzählen Sie bitte weiter. Wieso hängt der Lottogewinn mit dem Verschwinden Ihres Mannes zusammen? Mein Mann will das Geld natürlich gern anlegen. Er hat sich in die Vorstellung verliebt, es müsse unbedingt ein Kino sein. So. Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber mein Mann ist davon überzeugt. Vor einigen Tagen erschien nun eine Anzeige im Kurier, in der ein Kino angeboten wurde. Ich zeigte sie ihm. Sie hatten die Anzeige entdeckt? Ja. Mein Mann hatte die Anzeige wahrscheinlich gar nicht gesehen. Er liest immer nur den politischen Teil und den Sportteil. Haben Sie die Anzeige mitgebracht? Ja, ich habe sie mit. Augenblick. Hier ist sie. Modernes Filmtheater, 450 Sitze, einmalige Lage, hoher Umsatz, wegen Erbteilung sehr günstig, sofort zu verkaufen, Zuschriften unter XP 309 an die Expedition des Kuriers. Würden Sie sie uns für kurze Zeit überlassen? Ja, wenn Sie sie brauchen. Sie bekommen sie rasch wieder. Was sagte Ihr Mann? Er war sofort Feuer und Flamme. Er sagte, das ist genau das, was ich suche. Wir schrieben dann zusammen an die Anzeigenabteilung der Zeitung. Es bleibt aber streng geheim, sagte mein Mann zu mir, und wir erzählten es auch niemanden. Vorgestern Abend nun, wir saßen gerade beim Abendbrot. Ja? Da klingelte das Telefon. Hier, Frau Mertens. Bitte, Herrn Mertens. Ein Augenblick, bitte. Arthur. Ja? Du wirst gewünscht. Ich leg dir den Hörer hier hin. Ja, ich komme. Hier, Mertens. Ach, wegen des Kinos. Ja, natürlich, ja. Morgen um 10 Uhr. Ja, es würde mir gut passen. Augenblick, ich schreibe es mir mal auf. Rechtsanwalt Dr. Wieland, Langer Weg 27. Hm. Schön. Ja, besten Dank für Ihren Anruf, Herr Dr. Wieland. Es handelte sich um das Kino. Der Name Dr. Wieland war uns beiden unbekannt. Die Stimme am Apparat kam Ihnen nicht bekannt vor? Nein. Ihr Mann sollte also am nächsten Tag um 10 Uhr zu diesem Dr. Wieland kommen. Das war gestern. Ja, das war gestern. Mein Mann ging bereits kurz nach 9 Uhr fort. Ich bin spätestens bis mittags wieder zurück, sagte er, oder ich rufe auf jeden Fall an. Das hat er in solchen Fällen bisher auch immer getan. Aber er kam nicht und er rief auch nicht an. Es wurde 3 Uhr und 4 Uhr. Ich wurde nervös und dachte mir, du fährst am besten mal hin. Da lag noch der Zettel, auf den mein Mann sich die Adresse notiert hat. Ich fuhr also hin, aber es gibt dort keinen Dr. Wieland, Langer Weg 27. Ach, auch in den Nachbarhäusern nicht? Nein, ich habe mich natürlich erkundigt und ich habe im Adressbuch nachgesehen. Es gibt in der ganzen Stadt keinen Rechtsanwalt Dr. Wieland. Einen Augenblick, hatte Ihr Mann Geld mit sich genommen, einen größeren Betrag, meine ich? Nein, das tut er nie, ich weiß es. Er hatte keine 100 Mark bei sich. Ich habe heute Morgen auch mit unserer Bank telefoniert, da ist nichts abgehoben worden. Ich habe unser Konto sperren lassen und darum gebeten, mich sofort zu verständigen, wenn mein Mann irgendwie dort in Erscheinung tritt. Und Sie wissen genau, dass es eine Männerstimme am Telefon war? Es war zweifellos eine Männerstimme. Haben Sie vielleicht eine Fotografie von Ihrem Mann bei sich? Ja, ich habe immer eine bei mir. Hier ist sie. Danke. Können wir das Foto für ein paar Tage behalten? Bitte? Noch eine Frage. Neigt Ihr Mann zu Jähzorn? Sieht man das dem Bild an? Es stimmt, aber es dauert nie lange bei ihm. Wir beruhigten Frau Mertens, so gut es ging. Dann brach ich mit Schultes auf. Langer Weg 27. Unterwegs meinte Schultes... Ob dieser Mertens durchgebrannt ist? Ich glaube nicht. Mich stört die Männerstimme am Apparat. Wenn ein Mann sowas vorhat, pflegt einen anderen Mann kaum einzuweihen. Sie meinen, er sei vielleicht entführt worden. Ja, aber Langer Weg ist doch viel zu belebt. Lieber Schuld, ist nichts einfacher als das. Stellen Sie sich die Szene nur einmal vor. Herr Mertens erscheint vor dem Haus Nummer 27. Aus einem Auto ruft ihm ein Mann zu. Ach, Sie sind gewiss Herr Mertens. Ich bin Dr. Wieland. Kommen Sie, steigen Sie ein. Ich muss leider eilig da und dorthin, aber ich bringe Sie anschließend zu den Leuten, die das Kino verkaufen wollen. Na. Herr Mertens steigt ein, ahnungslos. Das Auto fährt ab, irgendwohin in eine einsame Gegend. Nein, lieber Schultes, das Problem ist nicht die Art der Entführung. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist etwas anderes. Und das wäre? Der Lottogewinn. Aber warten Sie mal, Schultes. Wir kommen doch bei der Albrechtstraße vorbei. Fahren Sie mal zu dem kleinen Zigarrengeschäft. Darf ich Ihnen die Zigarren einpacken? Nein, danke. Ich tue sie in mein Etui. Bitteschön. Und 1,30 Mark zurück, bitte. Danke. Danke sehr. Ach, eine Frage noch, Herr Petermann, wenn Sie erlauben. Ich habe zufällig gehört, dass Sie der Schwager von meinem Freund Mertens sind. Ja, allerdings. Ich habe ihn längere Zeit nicht gesehen. Ich habe gehört, Arthur soll krank sein. Krank? Ja. Ach, das sollte mich wundern. Ich habe ihn allerdings vor vielen Wochen zum letzten Mal gesehen, aber da war er gesund und vergnügt. So, na, da bin ich ja beruhigt. Grüßen Sie ihn bitte von mir. Ja, das müssen Sie leider schon selbst besorgen. Ich glaube nicht, dass ich ihn noch mal sehen werde. Hallo? Warum nicht? Weil man halt auch so einen Stolz hat, deshalb. Na ja, aber seine Frau können Sie doch grüßen lassen. Ja, ich will lieber nichts sagen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Herr Petermann. In dem Haus Langer Weg 27 lebte kein Rechtsanwalt Dr. Wieland. Der Mann war vollkommen unbekannt in der Gegend. Niemand war gestern Vormittag irgendetwas Verdächtiges in der Straße aufgefallen und niemand erinnerte sich, den untersetzten älteren Mann auf dem Foto gesehen zu haben. Aber das wollte nicht viel heißen. Anschließend fuhren wir zur Anzeigenabteilung vom Kurier. So, bitteschön, Herr Kriminalrat. XP 309, hier ist die Anzeige. Modernes Filmtheater zu verkaufen. Der Text der Anzeige ist mit Maschine geschrieben. Können Sie sich vielleicht erinnern, wer Sie damals aufgegeben hat? Nein, das wäre ja hoffnungslos. An dem Schalter ist viel zu viel Betrieb. Aber wir lassen uns ja immer bei Schifferanzeigen die Adresse des Kunden sagen. Ja, und? Hier ist sie. Dr. Wieland, Langer Weg 27. Ihr wolltet Dr. Wieland die Offerten zugeschickt haben? Nein, es ist hier ausdrücklich vermerkt, dass die Offerten abgeholt werden. Und wann wurden sie abgeholt? Augenblick mal bitte. XP 309. Da sind 4 Briefe eingegangen. Ich glaube, es sind bisher überhaupt keine Offerten abgeholt worden. Was, nicht abgeholt? Zeigen Sie bitte mal die Briefe. Bitte. Okay. Ihr Schultes, sehen Sie. Absender Arthur Mertens. Donnerwetter. Ich muss den Brief für kurze Zeit mitnehmen. Wenn es sein muss, bitte. Aber vielleicht sprechen Sie vorher noch mit meinem Chef. Mit dem muss ich jetzt auf jeden Fall sprechen. Aber kommen Sie schon. Bleiben Sie hier und beobachten Sie den Schalter. Ich schicke Ihnen dann gleich eine Ablösung. Ja. Sie meinen, dieser angebliche Dr. Wieland wird die Briefe noch abholen? Vielleicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht kommt er noch. Vielleicht ist es ihm aber zu gefährlich geworden. Aber dass er die Briefe bis jetzt nicht abholte, das war ein verhängnisvoller Fehler von ihm. Hier ist der Brief, den Herr und Frau Mertens vor ein paar Tagen auf die Anzeige geschrieben haben. Sie wissen doch, was das heißt, dass der Brief noch da liegt. Ja, Herr Kriminalrat. Ich glaube, ich weiß es. Aber das wäre ja furchtbar. Sie haben durchaus recht, mein Lieber. Ich fürchte jetzt das Schlimmste. Ich glaube, wir kommen zu spät. Wir haben allerdings auch etwas versäumt, Schuldes, was wir schleunigst nachholen müssen. Tja, meine lieben Hörer, das ist die Geschichte von dem Mann, der spurlos verschwand. Wir kamen tatsächlich zu spät. Mertens war nicht mehr unter den Lebenden. Ersparen Sie mir die Details. Aber was meinte ich mit dem Fehler, der hier begangen worden war? Und wen meinte ich? Sie, meine lieben Hörer, kennen jetzt nämlich einen der Täter. Und was hatten wir versäumt? Was meinen Sie? Nach ein paar Minuten Musik will ich es Ihnen sagen, falls es noch nötig sein sollte. Und so ging mein Gespräch mit Schultes in der stillen Ecke des Schalterraumes der Zeitung weiter. Auch wir haben etwas versäumt, Schultes. Ja, ich weiß, was Sie meinen, Herr Kriminalrat. Und? Wir hätten Frau Mertens sofort überwachen lassen sollen. Natürlich. Frau Mertens. Aber wir werden es nachholen und wir werden rasch dahinter kommen, wer dieser angebliche Dr. Wieland ist. Ich fürchte, es ist Ihr geheimer Liebhaber. Sie kannte seine Stimme am Telefon nur zu gut. Das ist ein teuflisch schlauer Plan, Schultes. Und dann dieser kindische Fehler, den Brief hier nicht abzuholen. Woher wusste also dieser Dr. Wieland, dass Mertens die Anzeige überhaupt gesehen und ihm geschrieben hatte? Er konnte es nur von dessen Frau erfahren haben. Ein raffiniertes Komplott. Sie zeigte ihrem Mann die Anzeige und ahnungslos ging er in die Falle. Eine abgefeimte Lügnerin. Wie verängstigt sie da saß. Sicher war es auch eine Lüge, dass sie nach diesem Dr. Wieland gesucht hat. Sie wusste doch, dass es nur ein Phantom ist. Aber ich glaube, Schultes, einmal hat die Frau doch die Wahrheit gesagt. Und wann? Als sie sagte, das Unglück begann mit dem Lottogewinn. Sie hörten? Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerteis. Die Personen und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos, Heinz Schimmelpfennig. Kriminalbeamter Schultes, Uwe Dallmayr. Frau Mertens, Maria Madeleine Matzen. Herr Mertens, Heinz Stöver. Herr Petermann vom Zigarrengeschäft, Christian Schmieder. Der Mann am Telefon, Otto Knurr. Und der Schalterbeamte bei der Zeitung, Hans Timmerding. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und diese 44. Folge der Reihe lief erstmals am 10. Januar 1960 im Hessischen Rundfunk. Es war schon eine mysteriöse Geschichte. Ja, allerdings. Und gleich bringen wir noch eine Folge und die birgt eine Überraschung. Übrigens, Heinz Schimmelpfennig, der den Kriminalrat Obermoos spielte, war ein Hörspiel-Rekordhalter. An rund 900 Funkproduktionen wirkte er mit. Ich muss Sie bitten, meine Herren, dieses Zimmer nicht zu verlassen. Ich hoffe, dass eine sofortige Untersuchung dieser Waffe auf Fingerabdrücke uns weiterbringen wird. In Krimi-Hörspielen wurde Schimmelpfennig oft als Polizist eingesetzt. Ich bin Sergeant Patterson von Scotland Yard. In diesem Hörspiel von 1959 etwa ist er mal Polizeisergeant Patterson aus London. Es ist notwendig, dass wir den Vorgang rekonstruieren, damit ich ein klares Bild gewinne. Und das war ein Krimi aus dem Bayerischen Rundfunk. Heinz Schimmelpfennig war aber nicht nur Radiokommissar, auch im Fernsehen trat er als Ermittler auf. Und der hieß... Gerber, Hauptkommissar. Renate Kant, Sprechstundenhilfe bei Herrn Dr. Ramm. Ja, ich weiß. Sie waren mit Herrn Seim verlobt, nicht wahr? Ja. März 1973, ein Tatort im Ersten. Hauptkommissar Gerber ist der neue Ermittler aus Baden-Baden. Trotzdem muss ich auch Ihnen die Frage nach Ihrem Alibi stellen. Sie waren gestern Abend die ganze Zeit zu Hause. Heinz Schimmelpfennig wurde Tatortkommissar Gerber und ermittelte einmal im Jahr. Bis 1977 löste er nur 5 Fälle. Darüber hinaus half er den Kollegen. Die Tatort-Serie war damals noch jung und zu dieser Zeit war es üblich, dass sich die Ermittler der unterschiedlichen Städte bzw. Sendegebiete in den jeweiligen Folgen gegenseitig unterstützten. Gerber war in 3 weiteren Folgen also ein sogenannter Gastkommissar. Entschuldigen Sie die Störung. Dürfen wir reinkommen? So half er je einmal dem Kriminaloberinspektor Feigl aus München, Hauptkommissar Brammer in Hannover und Kommissar Lutz in Stuttgart. Und somit traf Heinz Schimmelpfennig auf Gustl Beierhammer, Knut Hinz und Werner Schumacher. Im März 1974 löste Gerber Schimmelpfennig seinen 2. Fall. Playback oder Die Show geht weiter, so hieß diese Folge. Es war der 38. Tatort überhaupt. Und der Titel und diese Powermusik des SWF-Tanzorchesters unter der Leitung von Rolf Hans Müller zeigten an, dass es um das Musikgeschäft gehen würde. Lass es uns doch wenigstens zur Probe mal aufnehmen. Na, ich brauch's doch nicht aufnehmen, wenn ich weiß, dass die Nummer nicht gut ist. Komm, aber dann spiel's doch mal. Ja, gut, dann spiel's. Eine Gruppe von Musikern probt in einer Konzerthalle in Baden-Baden. Der Auftritt der großartigen Heidi Brühl steht kurz bevor. Doch zwischen den Musikern, dem Assistenten und dem Manager werden Spannungen deutlich in der Geschichte. Heidi Brühl war tatsächlich eine erfolgreiche Sängerin. Sie spielt sich selbst in diesem Krimi. Heidi? Heidi, kommst du bitte mal raus. Was? Ja, und dann geschieht das Unglaubliche. Heidi Brühl setzt sich zur Probe an die Orgel und will gerade in die Tasten hauen, als... 1, 2, 3, 4. Heidi! Oh Gottes Willen! Was war denn das, Mann? Ja, die Orgel stand unter Strom. Heidi kriegt einen Schlag und fällt erst mal aus. Kommissar Gerber muss ermitteln. Also was ist denn nun falsch an der Orgel? Ja, die Fähigschalter, warte. Von innen? Nein. Na, von wem sonst? Auftritt schwäbischer Superfachmann. Also, Sie meinen, die Orgel ist absichtlich fehlgeschaltet worden? Ah ja, wenn die Frau aufs Pedal gedreht hätte. Ja, was dann? Tja. Eine Orgel wird zum Mordinstrument. Das Pedal und die Tasten schließen den Stromkreis. Doch Heidi Brühl überlebt natürlich. Aber es gibt Stress unter den Begleitmusikern. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie mir diese sogenannten Künstler auf den Wecker fallen. Ich kann dir das gar nicht sagen. Eine der ungewöhnlichsten Tatortfolgen aus den 70ern. Für Heinz Schimmelpfennigs Kommissar Gerber war nach 5 Folgen Schluss. 1977 machte er Platz für Nicole Heesters. Ab dann kamen aus dem Südwestfunk weiterhin nur noch weibliche Kommissarfiguren zum Tatort. Erst Karin Anselm und danach bis heute Ulrike Volkerts. Heinz Schimmelpfennig spielte aber schon 1981 in einem weiteren Tatort mit aus dem NDR. Diesmal aber keine Ermittlerrolle. Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser 2. Hörspiel. Aber jetzt ermittelt wieder Kriminalrat Obermoos und Sie können wieder miträtseln. Ja, meine lieben Hörer, nun sind Sie wieder an der Reihe. Und jetzt kommt die Überraschung. In der nun startenden Special-Folge werden gleich 2 Fälle behandelt. Ja genau, nicht eine, gleich 2 Geschichten erwarten Sie. Sie können also doppelt mitspielen. Obermoos erzählt beide Ereignisse vollständig und hintereinander. Es gibt aber dann nur eine musikalische Denkpause. Wie immer gilt, denken Sie logisch. Es ist alles recht simpel. Der Kriminalrat weiß genau das, was auch Sie wissen. Viel Vergnügen jetzt bei Kriminalrat Obermoos erzählt, Folge 45. Die Regie hat wieder Heinz-Otto Müller. So, Achtung, es geht los. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Meine lieben Hörer, ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn wir heute wieder einmal etwas Kriminalistenschule spielen. Wir haben uns schon früher manchmal vorgestellt, dass Sie ein Seminar für angehende Detektive besuchen und dass ich Ihr würdevoller Lehrer bin. Ich trete auch heute vor Sie hin, danke Ihnen für Ihren freundlichen Beifall und beginne. Meine Damen und Herren, der legendäre Monsieur Goron, der durch Jahrzehnte der Chef der französischen Kriminalpolizei war, pflegte zu sagen, ein Detektiv ist nur dann erfolgreich, wenn er alle Tricks der Verbrecher kennt. Ich, Obermoos, gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, der Detektiv muss sogar noch ein paar mehr kennen. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele aus meiner Praxis erzählen. In beiden Fällen stand ich vor einer offenbar unlösbaren Aufgabe. Aber dem war nicht so. Eine kleine Überlegung löste in beiden Fällen das Problem. Ich gebe zu, es sah zunächst wie Zauberei aus. Aber in Wirklichkeit waren die Dinge ganz einfach. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass Sie rasch dahinter kommen werden, wie das Problem jeweils zu lösen gewesen ist. Die erste Geschichte begann in dem Club, in dem ich manchmal Tennis spiele. Es war am Nachmittag. Ich hatte mich gerade umgezogen, als der Platzwart mich anhielt. Sprechen, Herr Kriminalrat? Natürlich gern, Herr Weber. Um was geht's denn? Ich wollte Sie, ja, wie soll ich sagen, ich möchte Sie gern mal was fragen. Aber Sie dürfen nicht darüber reden. So, das klingt ja ganz geheimnisvoll. Schießen Sie los. Also, hier im Club ist ein Dieb. Aha, das ist peinlich. Ja, sogar sehr peinlich, kann ich Ihnen sagen, Herr Kriminalrat. Wissen Sie, ich glaube, ich bin schon selbst in Verdacht. Die Herren vom Verein gucken mich schon ganz merkwürdig an. Ich muss jetzt unbedingt dahinter kommen, wer der Kerl ist. Was wird denn gestohlen? Ja, vor allem Geld. Portemonnaies, Brieftaschen und so. Also aus den Umkleideräumen? Ja. Aber die sind doch meistens zugesperrt. Ach, wissen Sie, das sind ganz einfache Schlösser. Die kann man mit einem einfachen Dietrich aufmachen. Außerdem können wir nicht alle zusperren. Wir können ja nicht jeden eigenen Raum zur Verfügung stellen. Die Herren haben die Diebstähle bis jetzt vertuscht. Aber so geht's nicht weiter. Nein, da muss natürlich was geschehen. Ja, was meinen Sie denn, was man da machen könnte? Wissen Sie, Herr Weber, das sind natürlich Dinge, die überall mal vorkommen. Auf Sportplätzen und vor allem in Schulen. Und da hilft nichts anderes als Geduld haben, unauffällig beobachten, den Mann in Sicherheit wiegen und sich heimlich auf die Lauer legen. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber werden Sie nicht nervös und greifen Sie nicht zu geschwind zu, sonst geht's schief. Dann sagt der andere nur, was wollen Sie denn? Ich wollte mir hier bloß mal die Nase putzen. Haben Sie denn Verdacht? Nein, gar keinen. Das ist es ja. Vielleicht einer von den Balljungen? Der Rothaarige da drüben? Oder vielleicht der andere mit der hübschen Sommersprossenplantage? Ja, das weiß ich nicht. Wir haben unsere Jungs eigentlich schon seit Jahren. Natürlich, man steckt in denen nicht drin. Wir hatten übrigens jetzt ein paar Tage Ruhe. So. Also in den letzten Tagen ist nichts passiert? Ja, die ganze Woche nicht. Vielleicht ist der Spuk vorbei. Vielleicht, ja. Ich glaub's aber nicht. Als ich mich geduscht und umgezogen hatte, kam Herr Weber vorsichtig um sich blickend auf mich zu. Was haben Sie denn? Es ist wieder gestohlen worden. Eine goldene Uhr von dem Stadtrat Heinemann. Es ist furchtbar, er will es in die Zeitung bringen. Ja, hoffentlich können Sie ihn beschwichtigen. Herr Heinemann gerät leicht in die Wolle. Oder noch besser, es findet sich inzwischen der Dieb. Also wenn ich den erwische, dann... Ich ahnte nicht, dass es in meine Hand gelegt war, den Dieb zu finden. Und zwar bereits anderthalb Stunden später. Ein Zufall. Das heißt, hinzu kam eben, dass ich mich im rechten Augenblick umdrehte nach einem auffällig sommersprossigen Jungen. Nanu, was macht der hier in dieser verrufenen Gegend, dachte ich mir, als ich den Burschen in der Menge an mir vorbeigehen sah. Wohnt der vielleicht hier? Ich wandte den Kopf und sah, wie der Junge auf den kleinen Laden eines Althändlers zuging und hinter der schmalen Glastür verschwand. Der Inhaber des Ladens war uns nicht unbekannt. Bei ihm hatten wir schon manches gefunden, was an einer ganz anderen Stelle verzweifelt und erfolglos gesucht wurde. Langsam näherte ich mich dem Laden von der Seite. Was tun? Ich wurde einer Antwort enthoben. Ich hörte nämlich, wie die Tür von innen zugesperrt wurde. Vergeblich versuchte ich durch den Krimskrams im Schaufenster ins dämmerige Innere zu spähen. Dann stellte ich mich in den nächsten Hausflur. Offenbar wurde man rasch einig. Nach ein paar Minuten öffnete sich die Tür. Der Bursche kam heraus. Ich sah gerade noch, wie er ein paar Geldscheine in seiner hinteren Hosentasche verstaute. Dann verschwand er. Der entging mir nicht. Ich ging in den Laden. Guten Abend. Guten Abend. Ach so. Jawohl, ach so. Na? Verraten Sie mir da mal was. Was soll ich denn verraten? Was wollte denn der junge Mann, der eben hier war? Der? Mhm. Ja, was war es denn gleich? Ja, richtig, der... Ja, der hat nach einem alten Plattenspieler gefragt. Warum? Weil ich auch was suche. Allerdings was anderes. Eine goldene Taschenuhr. Eine goldene Taschenuhr? Ja. Die können Sie haben, bitte. Gleich 6 Stück zur Auswahl. Hier auf der Theke. Bitte. Ich suche aber eine ganz bestimmte goldene Taschenuhr. Die nämlich, die Sie eben von dem jungen Mann gekauft haben. Ich? Da muss ich ja lachen. Heute Morgen habe ich eine von den Uhren da gekauft. Das stimmt, ganz reell. Die anderen, die habe ich alle schon länger auch alle reell gekauft. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Das kleine Problem werden wir gleich lösen. Ein Anruf bei dem Besitzer würde ja genügen. Aber bis ich vom Telefon zurückkomme, haben Sie die Uhren längst verschwinden lassen. Und alle Ihre 6 Uhren will ich nicht mitnehmen. Mich interessiert nur die eine Uhr, die der junge Mann gebracht hat. Welche soll es denn sein? Na, dann zeigen Sie sie mir doch mal. Ich soll sie Ihnen zeigen? Mhm. Aber gern. Tja, meine Damen und Herren, ich zeigte ihm die Uhr. Und es war die richtige Uhr. Stadtrat Heinemann war überglücklich, als er sie wieder sah. Aber natürlich, das ist sie. Wie schön, dass ich sie wieder habe. Ich hatte sie schon aufgegeben. Sie müssen wissen, Herr Kriminalrat, sie ist nämlich ein Erbstück. Aber sagen Sie mal, woran haben Sie eigentlich meine Uhr sofort erkannt? Hat man sie Ihnen beschrieben? Nein. Ja, aber sie hat doch gar kein Monogramm oder sonst ein Kennzeichen. Wie haben Sie sie denn erkannt? Na, vielleicht war sie noch warm von der Hosentasche dieses hoffnungsvollen jungen Mannes. Nein, nein, es war etwas ganz anderes, woran ich sie erkannte. Etwas ganz Einfaches und Naheliegendes. Tja, meine Damen und Herren, angehende Kriminalisten, was war es wohl gewesen? Was meinen Sie? Ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn ich den zweiten Fall gleich anschließe und wir unsere musikalische Denkpause wie gewohnt am Schluss folgen lassen. Die zweite Geschichte begann etwas lebhafter, nämlich mit einem Schuss. Der Schuss fiel in der dunklen Halle eines kleinen abgelegenen Hotels und der galt einem Mann, der dort wartete. Wenige Augenblicke später betrat ich das Hotel. Das war kein Zufall, denn ich war derjenige, auf den der Mann gewartet hatte. Er wollte uns einige höchst wichtige Dinge über einen Ring von Rauschgiftschmugglern verraten. Obermus. Ja, was ist denn? Gott sei Dank. Eben ist auf mich geschossen worden, dort drüben, von die Treppe. Ich habe es aufblitzen sehen. Die Kugel ist ganz knapp an meinem Kopf vorbei. Ihr ist sie in die Wand gegangen. Ja, beruhigen Sie sich nur, es ist ja alles gut gegangen. Sie können sich darauf verlassen, dass wir den Schützen erwischen werden. Was ist denn los? Ist hier nicht geschossen worden? Ich habe doch eben einen Schuss gehört. Wer sind Sie? Ich bin der Portier. Ich war oben im zweiten Stock. Ich habe einen Schuss gehört und bin dann runtergelaufen. Kriminalpolizei. Bitte, wer ist zurzeit noch im Hause? Ja. Ja, die Schlüssel sind noch alle hier. Ja, dann ist niemand im Haus. Das heißt, im zweiten Stock müsste Herr Pauli noch sein. Aber bitte, entschuldigen Sie, ist etwas passiert? Das klang ja wie ein Schuss. Wer sind Sie, bitte? Pauli ist mein Name. Kriminalpolizei. Ja, es ist allerdings etwas passiert, Herr Pauli. Ein Mordanschlag hier auf diesen Herrn. Ja, ach, der Schuss kam da drüben. Ja, Moment, Moment, bitte. Haben Sie irgendetwas Verdächtiges gesehen, als Sie herunterkamen, Herr Pauli? Ist Ihnen jemand auf der Treppe begegnet? Nein, niemand. Die Treppe war leer. Und Sie? Nein, mir auch nicht. Das muss sehr schnell gegangen sein. Bitte halten Sie sich alle zu meiner Verfügung. Ich auch? Ja, Sie auch. Ich empfehle Ihnen dringend, im Hotel zu bleiben. Kann ich hier telefonieren? Ja, bitte, hier. Ich telefonierte mit meinem Beamten. Sie kamen eine Viertelstunde später. Inzwischen hatte ich geklärt, was geschehen war. Der Schütze hatte im Dunkel der Treppe auf den geeigneten Moment gelauert. Er hatte offenbar nur wenige Minuten zu warten brauchen. Nach dem Schuss war er die Treppe hinaufgejagt in den menschenleeren ersten Stock und dort hatte er sich durch ein Fenster auf das Dach eines Schuppens in einen einsamen Hof hinausgeschwungen. Ich fand auch die Waffe. Es war ein Revolver. Er war tief hineingebohrt in die Erde einer Blattpflanze, die in dem oberen Korridor neben dem offenen Fenster stand. Das ist der Revolver, mit dem auf Sie geschossen wurde. Sehen Sie, die Trommel ist mit 5 Patronen geladen. Eine davon ist abgeschossen. Und hier steckt eine leere Hülse. Und das sind die 4 vollen Patronen. Ja, der Mann war sehr vorsichtig. Wir haben auf der Waffe keinerlei Fingerabdrücke gefunden. Er hat den Revolver, nachdem er ihn geladen hatte, rundherum peinlich sauber gewischt. Und dann hat er Handschuhe angezogen, auf Sie geschossen und das Ding in den Blumentopf versenkt. Oh, Augenblick, da kommt jemand. Hallo? Bitte sehr. Ja, bitte. Wohnen Sie hier im Hotel? Ja, warum fragen Sie? Ich muss leider neugierig sein, Kriminalpolizei. Es wurde hier ein Mordanschlag verübt. So. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Kisch. Wann haben Sie das Hotel verlassen? Oh, vor etwa 2 Stunden. Und wo waren Sie? Ich war im Kino. Danke. Ich darf Sie gleichfalls bitten, jetzt im Hotel zu bleiben. Meine Herren, im Interesse unserer Recherchen ist es notwendig geworden, dass wir Ihre Fingerabdrücke nehmen. Das lässt sich leider nicht vermeiden und ich bin Ihnen für jede Unterstützung unserer Arbeit dankbar. Auch von mir? Ja, von Ihnen allen. Von Ihnen, Herr Pauli, von Ihnen, Herr Kisch und auch von Ihnen, Herr Portier. Meine Beamten gingen an die Arbeit. Lassen Sie mich das Ergebnis vorwegnehmen. Ich zeigte es dem Mann, auf den der Schuss abgefeuert worden war. Sie haben hier das Foto eines ganz schwachen Fingerabdrucks, nicht wahr? Ja. Eigentlich ist es nur ein halber Abdruck, aber das genügt. Er ist zweifellos identisch mit einem dieser sehr deutlichen Abdrücke, die wir vorhin von den 3 Herren machten. Wir haben sie mit größter Exaktheit verglichen und es ist kein Zweifel mehr, wir haben den Schützen. Ich verstehe nicht. Woher haben Sie denn den Fingerabdruck? Es ist doch kein Abdruck, wie sagt man, festzustellen. Richtig, aber ich kann eben zaubern. Ich habe einen Fingerabdruck des Täters herbeigezaubert. Zwar nur sehr blass und nur zur Hälfte, aber hier ist er. Und wer ist der Mann, der abgeschossen? Das werden Sie gleich sehen. Herr Kisch, darf ich bitten? Ja, bitte. Sie sagten vorhin, Sie seien im Kino gewesen. Ja. In welchem Kino waren Sie? Im Excelsior. Und was wurde gespielt? Oh, ein alter Chaplin-Film, moderne Zeiten. Pech, mein Lieber, das war gestern. Heute war Programmwechsel, daran haben Sie nicht gedacht. Kennen Sie diesen Revolver? Nein. Bestimmt nicht? Ich habe keine Schusswaffe. Merkwürdig, höchst merkwürdig. Aber leider spricht der Abdruck gegen Sie. Das ist Ihr Fingerabdruck und das ist auch Ihr Fingerabdruck. Sie stimmen genau überein. Ja, glauben Sie denn, dass der Mann, der geschossen hat, so dumm war, seine Fingerabdrücke auf der Waffe zu hinterlassen? Nein, so dumm war er nicht. Nachdem er die Waffe geladen hatte, wischte er sie peinlich sauber ab und trug dann Handschuhe. Aber er hat etwas übersehen. Ich verstehe Sie nicht. Tja, Sie möchten gern wissen, woher ich Ihren Fingerabdruck herbeigezaubert habe, was? Oh, das war ganz einfach. Sie haben einen Fehler gemacht, den viele Revolverhelden begehen. Das ist die zweite Geschichte, meine Damen und Herren, und die zweite Frage. Die erste Frage war, Sie erinnern sich, woran erkannte ich unter den 6 goldenen Taschenuhren jene Uhr, die soeben der sommersprossige Balljunge dem Hehler verkauft hatte? Und die zweite Frage, woher hatte ich den Fingerabdruck des Schützen, obwohl dieser den Revolver, nachdem er ihn geladen hatte, sorgfältig abgewischt und dann nur noch mit Handschuhen angefasst hatte. Und nun unsere musikalische Denkpause. Die beiden Antworten, meine lieben Hörer, sind rasch gegeben. Nummer 1. Ich verließ mich auf eine alte Erfahrung. Jeder Händler, der eine gebrauchte Uhr kauft, pflegt sie zunächst einmal aufzuziehen. So weit, bis es nicht mehr geht. Denn er muss ja feststellen, ob die Uhr in Ordnung ist. Die Uhr des Stadtrates Heinemann war also jene unter den 6 Uhren, die ganz aufgezogen war. Die Werke der anderen waren alle mehr oder minder abgelaufen. Das war's. Und Nummer 2, wir fanden auf der Waffe natürlich keine Fingerabdrücke, da sie der Schütze alle beseitigt hatte. Aber wir fanden sie woanders. Denn der Schütze, ich erwähnte es mehrfach, beseitigte die Fingerabdrücke erst, nachdem er die Waffe geladen hatte. Wir fanden Teile von seinen Fingerabdrücken, schwach, aber deutlich genug, auf den Patronen. An sie hatte Herr Kisch nicht gedacht. Sie hörten Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerdeis. Die Personen und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos Heinz Schimmelpfennig, Stadtrat Heinemann Thomas Fabian. Und jetzt eine Doppelbesetzung. Der Schauspieler Uwe Dallmayr spielte zunächst den Herrn Weber, Platzwart des Tennisclubs, und dann auch den Portier des Hotels. Der Althändler war Heinz Stöver, der Franzose im Hotel Hans Timmerding, Herr Pauli Christian Schmieder, Herr Kisch Robert Seibert. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und diese 45. Folge der Reihe lief erstmals am 24. Januar 1960 im Hessischen Rundfunk. Das ist Ihnen doch gewiss auch sofort aufgefallen, nicht wahr? Ich wusste doch, dass Sie sich zum Detektiv eignen. Das war unser kleines Kriminalrat Obermoos erzählt Special, diesmal mit einem langen und 2 kurzen Ratekrimis. Die Obermoos-Serie mit Heinz Schimmelpfennig lief 132 Folgen lang, zwischen 1959 und 1970. Und erlauben Sie, dass sich der gestern 10 Jahre alt gewordene Hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, woran ihn jeder von Ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann. Mit seinem elektronischen Pausenzeichen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit. Immer donnerstags gibt es neue Folgen, zuerst in der ARD-Audiothek, aber auch überall sonst. Das wär's für heute. Und sollten Sie noch mehr Krimi-Quiz spielen wollen, weitere Folgen von Kriminalrat Obermoos finden Sie hier im Podcast. Und sollten Sie dabei beim Suchen auf Inspektor Hornli stoßen, auch diese Radio-Krimiserie aus den 60ern funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Da können Sie also auch miträtseln. Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.